geht's in durch Europa mit einem Koffer und zwei Gitarren. Und wo sie halten dann in Europa, da spielen sie dann dieses Lied und singen. Oh, sie überall.